Also heute ist der gewisse Jahrestag, wo es zusammenkommen sollen, alle drei Brüderle. Vorhin ist ein Wagen vorbeigefahren, aber sie waren es nicht. Na, da bin ich aber gespannt. Schönen guten Abend, wünsche ich. Guten Abend. Guten Abend. Schönen guten Abend. Logiert da nicht der Meister Hobelmann? Oh ja, und was will er? Na, sagen Sie nur, der Zwirn ist da wegen dem Jahrestag. Wie? Was? Ja, so schaut der Zwirn aus, dem der Zwirn ausgegangen ist. Sie machen einen Spaß. So ein reicher Herr, der so viel gewonnen hat, in der Maskerade. Ja, nix Maskerade. Das ist mein schönster, mein einziger Anzug. Denn ich habe gar keinen anderen. Na, Herrn Sau. Hör auf, Herr. Wenn ich auf einen Baum steige, so habe ich nichts zu suchen herund auf der Erde. Oh, du blaues Herrgöttele. Das ist kaum zu glauben. Ja, also unter anderem... War noch kein Schuster da? Ich stehe von mitten übereinander, wenn ich nicht wohl einen Schnurps grüße. Da kommt er ja schon. Also, holen wir den Herrn Hobelmann. Ja, hol mal gleich. Wie ist das die Boutique, wo der Herr Hobelmann logiert? Na, Bruder, kennst mich nicht? Yeah. Der Zwirn. Der Zwirn. Aber armer Mensch, wie siehst du aus? Ja, geh du, was du sagst, dass du wunderst, wie ein anderer ausschaut. Kamerad, mir scheint, wir sind alle zwei mit unseren Kapitalien in Ordnung. Wir sind halt jetzt Beto Tutti. Ja, bei uns heißt's gleiche Brüder, gleiche Kap. Aber dabei immer Allegro und Fidel. Molle, molle. Na, brav, da höre ich ja recht erbauliche Sachen. Oh, habe ich die Ehre, den Herrn von Hobelmann zu sprechen? Sind Sie der, der muss seiner Tochter einmal das Stimmeisen nachgehört hat? Na ja, der bin ich. Na, ihr habt es aber weit gebracht mit eurem Geld. Ja, gerade so weit, dass das Geld gelenkt hat. Nicht? Ihr habt euer Glück zum Fenster hinausgeworfen. Deswegen wird aber doch der Jahrestag zelebriert. Na ja, geben Sie nur gleich her einen Schnups. Vor allem anderen... Was macht denn der Bruder Leim? Oh, da dürft's mich nicht rumfragen. Was? Ist er nicht in der Schwiegersohn? Also, lass mal das. Mit einem Wort, er ist nach und nach um alles gekommen. Also, ich kann nicht begreifen, wie der Mensch so liederlich sein kann. Ja, wie's Geld weg war, bis auf 200 Taler, da hat er 100 Taler bei mir zurückgelassen. Und mit den anderen 100 ist er aufs Geratewohl fort in die weite Welt. Heute habe ich geglaubt, er wird sich wieder einfinden, aber statt seiner ist hier der Brief da gekommen, an euch zwei adressiert. Ja, bitte. Ja. Was, an uns zwei? Ja. Und da bin ich aber neugierig. Du Schuster, bist du auch neugierig? Ja, freilich bin ich neugierig. No, da hast du ihn. Les. Ja, du Zwirn, weißt du was? Ich lese nicht gern. Also, ich lese wieder für mein Leben gern, aber ich kann nicht lesen. Ja, bei mir ist der nämlich ein Fall. Ach so, ja, ja. Du, mir fällt was ein. Ich probier's. Ja, probier's. Herr Hobelmann, no. Sie scheinen ein vernünftiger Mann zu sein, obwohl der Schein manchmal trügt. Nein, diesmal trügt er nicht. Sie werden wissen, ein Unterschied der Stände muss sein. Sie sind Meister, wir zwei Gesellen. Bitte lesen Sie. Na, also den Gefallen, den will ich euch echt gern tun. So. Liebe Freunde und Brüder, wie gern wäre ich heute bei euch, aber... Sie passen es auf, frutzeln dürfen Sie uns nicht. Sie stehen ja da. Ja, aber das schreibt ja der Leim. Ach so, der Leim schreibt's. Also... Wie gern wäre ich heute bei euch, aber... Jetzt sind Sie schon zweimal bei uns gewesen. Ja, aber das schreibt doch der Leim. Also der Leim schreibt. Also jetzt sei einmal still, sonst lege ich den Brief nieder und dann kann er lesen. Und nachher kann ich lesen, wenn Sie den Brief niederlegen. So, also bitte, da ist der Brief, hier. Ja. Wo ist er? Da liegt er. Ja. Kannst du lesen? Nein. Kannst du lesen? Nein. Jetzt hat er den Brief hingelegt und wir können doch nicht lesen. Ach, ich meine, dass er hernach gar nicht erfahren hat, was in dem Brief steht, weil er selber nicht lesen kann. Kann er nicht 2 Minuten still sein? Oh, auch noch länger. Also schweige. Wie gern wäre ich heute bei euch, aber meine traurige Lage macht es unmöglich. Ich bin krank. Da sollten Sie doch mit einem Doktor reden. Ich? Warum denn ich? Sie sagen ja, Sie seien krank. Aber das schreibt ja der Leim. Der ist krank. Na, von wem ist denn der Brief? Vom Leim! Vom Leim! Ach so, vom Leim! Ich bin krank und liege in Nürnberg im Spital. Herr Hobelmann, bitte, foppen müssen Sie mich nicht. Ich kann auch grob sein. Wie können Sie denn sagen, Sie liegen in Nürnberg im Spital und stehen da neben meiner? Ja, aber den Brief schreibt ja der Leim. Der Leim. Achso, der Leim. Na ja. Na ja, ich habe vor 4 Monaten, wie ich von Wien fort bin, Herrn Hobelmann 100 Taler zurückgelassen. Wer? Na, der Leim. Natterlein! Herrn Hobelmann 100 Taler zurückgelassen. Was hat 200 Taler? Nein, nur 100 Taler. Verzeihen Sie, bitte. Sie haben vorhin gelesen, ich habe Herrn Hobelmann 100 Taler zurückgelassen. Dann haben Sie wieder gelesen, ich habe Herrn Hobelmann 100 Taler zurückgelassen. Seien also 200. Wie ich das erste 100 gelesen habe, hat er mich unterbrochen. Dann habe ich es repetiert und so ist das zweite 100 herausgekommen. Das müssen Sie sich abgewöhnen. Und er muss mich nicht immer unterbrechen. Er muss nicht immer unterbrechen. Herrn Hobelmann 100 Taler zurückgelassen. Jetzt sind es 300. Es gilt nur 100 Taler. Ich halte mich an das, was in dem Brief steht. So müssen Sie also nicht mehr herauslesen, als drin steht. Sie stürzen sich sonst in eine Schuld. Also jetzt lass er mich einmal zum Schluss kommen. Ja, ist ja gut. Zurückgelassen für den Fall, dass ihr ebenfalls nichts mehr haben solltet und ein Reisegeld braucht. Ich hoffe euch daher vor meinem Ende noch zu sehen. Euer Bruder Johann Leim. Herr Hobelmann, bitte, jetzt geben Sie doch geschwind die 100 Taler her. So, da könnt ihr euch einen frohen Tag drum antun. Ja, das wollen wir auch. Ja, aber auf eine andere Art und Weise, als wie der Herr Hobelmann glaubt. Wir bringen dem Leim das Geld ins Spital und nichts wird versoffen. Wir wollen unterwegs Erdäpfel essen, dass uns der Staub bei den Ohren herauskommt. So ist ja. Rüdern! Was ist? Lasst euch umarmen. Was? Ihr seid Lumpen, aber treue Seelen, wahre Goldkerls. Ja, was ist denn das? Ja, nein, ist denn da drin der Spital? Aber der ganze Brief ist ja erlogen. Ich bin gesund, glücklich und mein Reichtum hat sich um vieles vermehrt in dem Jahr. Den Brief habe ich doch nur geschrieben, um zu sehen, ob euch das Herz auf dem rechten Fleck sitzt und davon habe ich mich jetzt vollkommen überzeugt. Das ist ein Gauner. Na, dass sich das Geld bei euch nicht halten wird, das habe ich ja im Voraus gewusst. Aber es freut mich, dass ich jetzt in der Lage bin, euch dauerhaft glücklich zu machen. Riesel, hol Wein und Braten. Halt! Ich trinke keinen Wein mehr. Was? Ich trinke nur mehr Schnaps. Ach so, ja. Du, apropos, Leim. Ja? Was ist denn mit der Pepi? Hast du das? Ja, freilich hab ich's. Zeig's her. Pepi! Pepi! Ja, das ist der. Ja, komm, da. Da schau her, das sind meine Kameraden, die das große Los mit mir gewonnen haben. Ja, reiche Kerls, ne? Was sieht sie denn an? Es freut mich herzlich, die alten Freunde meines Mannes kennenzulernen. Oh, erlauben Sie mir, Ihre schöne Hand zu küssen. Die andere Hand, dass die andere Hand nicht böse wird. Und dass das liebe Goscherl nicht böse wird. Hey, Schneider! Zwirn, was treibst du denn da? Das Geld haben wir miteinander teilt, aber die Frau, glaube ich, die gehört mir allein. Oh, sei nicht kindisch, Bruder, wir sind ja Kameraden. Ja, du, Zwirn, mit dir habe ich eine Menge zu reden. Oh, und sie bleibt da? Ja, sie bleibt da. Oh je. Pippi, mach ihn nur gleich mit unserem Plan bekannt. Ja, ist schon recht, Vater. Sei geschickt. Ja, ist schon gut, Vater. Nun, ja. Lieber Freund, ich hoffe, dass er von nun an ein beständiger Freund unseres Hauses sein wird. Ja. Ja, er muss sich hier ansässig machen, muss Meister werden. Was? Meister soll ich werden? Freilich. Aber, na ja, bitte, aber vorher hätte ich noch eine Bitte. Ja, was denn? Wenn Sie mir einen 20er schenken möchten, dass ich ins Branntweinhaus gehen könnt. Ja, wozu denn das? Er bekommt ja bei uns alles viel besser. Madame, das verstehen Sie nicht. Wie? Im Haus, da schmeckt dann der beste Trunk nicht. Im Wirtshaus muss man sein. Das ist der Genuss. Da ist das schlechteste Gesöff. Ein Ogu. Also, Da hat er seinen 20er. Christian. Ich muss ihm aber sagen, dass mich das sehr verdrießt von ihm. Madame, was verdrießt Sie? Na, er muss solid werden. Er muss sich bessern. Nein, das tue ich nicht. Es ist ja nicht der Mie wert wegen der kurzen Zeit. In ein Jahr kommt der Komet. Hör er auf mit solchen Albernheiten. Und nachher geht eh die Welt zugrund. Ich weiß schon ein Mittel, ihn auf andere Gedanken zu bringen. So? Ja, er muss heiraten. Muss ich? Ja, da ist zum Beispiel die Witwe Leist. Eine recht hübsche Frau. Mit der bekommt er gleich das Gewerb. Nein, ich brauch kein Weib, ich brauch kein Gewerb. Zu was soll ich mit den Noblungen im letzten Jahr? Es rentiert sich nimmer mehr. Mit ihm ist nichts anzufangen. Er ist und bleibt ein Bruderlieder. Aber Madame, denken Sie doch an einen Kometen. Hör ja auf mit seinen dalterten Kometen. Aber Madame, die glaubt nicht an einen Kometen. Ui. Ui, die wird Augen machen. Ich hab ja die Sache schon lang heraus. Das Astralfeuer des Sonnenzirkels ist in der goldenen Zahl des Orions von dem Sternbild des Planetensystems in das Universum der Parallaxe mittels des Fixsternquadranten in die Ellipse der Ekliptik geraten. Folglich muss durch die Diagonale der Approximation der perpendikulären Zirkeln der nächste Komet wird zusammenstößen. Ja. Also diese Berechnung ist so klar wie ein Schuhwichs. Freilich hat nicht jeder die Wissenschaft so in kleinen Finger als wir. Aber auch der Mindergebildete kann alle Tage Sachen genug bemerken, welche deutlich beweisen, dass die Welt nimmer mehr lang steht. Kurzum, um und um sicht man, es geht auf Muntergang los.